Wir stellen Ihnen jetzt spezielle Wörter vor, um über Filme oder Romane zu sprechen, die Angst machen. Hören Sie das Wort und wiederholen Sie es nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärung und einen Beispielsatz dazu. Die Gewalt. Kontrolle durch Aggression ist Gewalt. Man meint damit aber auch die Intensität von Aggression, zum Beispiel, wie sehr jemand schlägt. Ich mag keine Videospiele mit viel Gewalt. Brutal. Hier heißt brutal mit sehr viel Gewalt. Horrorfilme sind mir viel zu brutal. Blutig. Das Adjektiv kommt vom Nomen Blut. Es sagt, etwas ist so, dass viel Blut zu sehen ist. Die erste Szene im Roman ist sehr blutig. Gruselig. Das heißt, so, dass etwas große Angst macht. Hörst du das? Das ist ja gruselig. Grausam. Ein Synonym dafür ist böse, hart. Weißt du noch, das Kapitel, als die Vögel sterben? Das war grausam.